Yeah. Kuma. MC Sando. Spencer B. Yeah. Rohr an den Regler. Listen up, you can be anything in the world. Nothing comes easy, it takes much practice. It's simple mathematics. Yeah. Putzend auf der Couch oder einmal um die Welt zu Fuß. Echte Hautbänder, Halsengel oder Nobel zu Fuß. Millionen 20 Cent, dann zu guter Lettenschutz. Geduckte Haltung oder mit Köpfen durch Wände durch. In die Hände spucken, wieder nichts geregelt kriegen. Butter bei die Fische oder nur darüber reden fliegen. Die Vögel fallen wie Regen, gedeihen oder untergehen. Realo bleiben oder das Leben als Wunder sehen. Am großen Kuchen nagen, nur kleine Brötchen backen. Sich selber suchen oder kein Mut den Versuch zu wagen. Hass auf jeden oder fade nur Pflaster mit guten Tagen. Wind für Schönes oder Banales außergewöhnlich machen. Dröge alte Kniften, Schnippen belegt mit Hummerpanzer ohne Inhalt oder voll bespickt mit Lebenshunger. 100 Meter Sprinter, richtig Kilometer stemmen. Querbeet durchs Feld oder auf dem Weg, den jeder rennt. Nur du weißt, wer du letztendlich sein willst. Es liegt an dir, mach was draus, das ist dein Weg. Nur du weißt, welchen Weg du grad einschlägst. Schatten deiner selbst, echter Mensch oder Scheinbild. Nur du weißt, wer du letztendlich sein willst. Es liegt an dir, mach was draus, das ist dein Weg. Nur du weißt, welchen Weg du grad einschlägst. Schatten deiner selbst, echter Mensch oder Scheinbild. Erster Trip, bunte Welt, dein letzter Joint. Im Clinch mit dir selbst, dein bester Freund. Den großen Traum gelebt, alles komplett verträumt. Das Leben zelebriert oder das Fest versäumt. Neue Strecken entdecken oder treu die alte Schiene fahren. Am Start verrecken oder schon wieder durchs Ziel gefahren. Durch Taten sprechen oder ungelegte Eier pellen. Nur passiv dabei oder selber was auf die Beine schirren. Teil der Masse bleiben, selber Ziel der Reise wählen. Zeichen setzen, grad davor das Denken einzustellen. Mit Gleichgesinnten oder einsam auf die Gleise stellen. Wind, leichte Brise, Sturm, Flut oder nur seichte Wellen. Selber Weichen stellen, jeden Meter selber machen. Mit der Strömung treiben, ne eigene Welt erschaffen. Machen, was alle machen, wagen, was noch niemand tat. Alle schlucken oder lieber nochmal hinterhergehackt. Nur du weißt, wer du letztendlich sein willst. Es liegt an dir, mach was draus, das ist dein Weg. Nur du weißt, welchen Weg du grad einschlägst. Schatten deiner selbst, echter Mensch oder Scheinbild. Immer nur im Gleichschritt wie ein Bundeswehr. Wandertagen oder Fahrt verlassen, scheißegal, was hier die anderen sagen. Urlaub auch mal anders planen, Frieden oder Kampfalarm. Heute blauer Sweater, morgen feins, wir zum Anlass tragen. Immer pünktlich sein oder später wie bei Gleitzeiten. Glied in der Kette oder eigen wie so ein Freigeist. Trotz Black oder Nice schalten, Typ, der sein Leid zeigt. Jedes Jahr was Neues oder wollen, dass alles gleich bleibt. Sagen, was man denkt und sich vielleicht auch mal Feinde machen oder schweigen und verpissen. Ja, bis deine Feinde lachen. Iro oder Fokuhila, Glatze, Zopf, Locken, Mathe, Rap, Musik, Techno-Party oder einfach rocken lassen. Bitch oder Traumfrau, ne Villa oder Baumhaus. Du willst auch mal ernst sein, dann komm, wirf den Clown raus. Egal, wie du dich entscheidest, du bist der Dirigent. Dein Leben, das Orchester zeigt den anderen, wofür du brennst. Nur du weißt, wer du letztendlich sein willst. Es liegt an dir, mach was draus, das ist dein Weg. Nur du weißt, welchen Weg du grad einschlägst. Schatten deiner selbst, echter Mensch oder Scheinbild. Nur du weißt, wer du letztendlich sein willst. Es liegt an dir, mach was draus, das ist dein Weg. Nur du weißt, welchen Weg du grad einschlägst. Schatten deiner selbst, echter Mensch oder Scheinbild. Listen up, 8 million stories to tell. You can be anything in the world. Listen up, nothing comes easy, it takes much practice. It's simple mathematics.